Das richtig die Kuffer, richtig die Kuffer. الله اكبر Schreiten voran von Land zu Land, von Stadt zu Stadt und wir machen kein Halt, bis Allahs Wort das Höchste ist. Die schwarzen Flaggen hoch, es gibt nur ein Gott und wir bezeugen dies mit unserem Blut, unserem Tod, bis wir fallen. Verbittert wird gekämpft vor den Toren von Al-Jannah. Brüder, steht euch an, wir schlachten Gott, wir haben. Brüder, steht doch auf und erschöpfen sie. Brüder, steht doch auf. Von überall kommen sie, die Soldaten, der ihnen nicht zu halten im Gefecht, auch zur Verteidigung des Gesandten. Erkannt haben sie ihre Pflichten, sie vernichten die Feinde, keine Krankheit mehr am Herz, denn sie lieben nicht zu sterben. Die Zufriedenheit unseres Herrn, das ist das Ziel und dafür gehen wir raus. Wir haben alles gegeben, auch von euch zum Boden der Ehre. Brüder, steht doch auf, und unterscheiden sie. Brüder, steht doch auf. Ein Verdaus für die Schuhe, der Tag des jüngsten Gerichtes ist nah, doch die Menschen wollen nicht begreifen, sind geblendet von dieser Dunja. Steht doch auf, holt euch euren Sieg. Brüder, steht doch auf, holt euch euren Sieg. Brüder, steht doch auf, holt euch euren Sieg. Heia, heia, heia, heia, heia, heia, heia, heia, heia, heia, heia, heia, heia, الله أكبر. الله أكبر.